unbezahlbar. Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Gäste. Hier spricht der Kapitän von der Brücke. Ja, einen wunderschönen Morgen zum Umlauf, zum Erholung. Unterwegs Richtung Kolumbien, Cartagena. Und ich merke, der Wind schützt ein bisschen mehr vom Nordost, Windstärke 3 bis 4. Vielleicht kriegst du mir ein 5 laufende Tag, aber wie immer, unsere Grellenia Tanja liegt ein Brett in den Meer. Morgen haben wir pünktlich Luze um 6 und dann geht's rein zum Richtung Cartagena. Badezimmer Captain Morten Hansen hat man jetzt auch wenig verstanden, gell? Hallo Peter. Hallo. Grüß dich. Worüber redet der Mann? Keine Ahnung. Ich glaube über Wetter. Ah. Ja. Windstärke. Windstärke. Mehr habe ich nicht verstanden. Obwohl hier eigentlich in der Badewanne ziemlich ruhig ist. Ja, es ist schön sonnig draußen. Ja. Die Sonne brät ein bisschen rein. Wir haben uns so einen kleinen von Peters Mutter wahrscheinlich bei Chibo gekauft. So einen kleinen Tisch für in die Badewanne rein gekauft. Und darauf stehen jetzt zwei Bier. Ich habe handerlesen meine Lieblingsbiere heute mitgebracht. Weiß ich gar nicht. Doch. Sind es deine Lieblingsbiere? Nee, aber das hier finde ich tatsächlich ganz gut. Backbone Splitter. Ich glaube, das muss man Norddeutsch aussprechen. Ne? Trinken wir noch einen Backbone Splitter. Splitter? Backbone Splitter. Ein Splitter oder aber Indisch? Backbone Splitter. Kommt aber aus Aschaffenburg in Bayern. Nein, kommt aus Indien, steht vorne drauf. Ja, India Pale Ale. Das ist indianisches Bier. Ja. Also mit Pfeil und Bogen und Federschmuck im Kopf. Ich könnte jetzt voll abnörden und tatsächlich erzählen, warum Indian Pale Ale oder India Pale Ale, warum das so heißt. Weiß jeder. Was die Geschichte dahinter ist. Dass irgendwie das haltbar ist und bis nach Indien kommt, oder? Genau. Ja, ja. Siehste. Aber die haben das da nochmal mit Wasser aufgekippt. Also die haben ganz starkes Bier gemacht und dann mit Wasser aufgekippt in Indien. Wie stark denn? Die Briten. Das weiß ich nicht. Ja, kann man ja nachlesen im Internet. Wir sind ja kein Informationspodcast, sondern wir sind... Wie ein Unterhaltungspodcast. Wir sind ein Podcast. Unterhaltung, naja. Ja, dann muss ich alle meine Informationspunkte von der Liste streichen. Hast du Informationspunkte heute gesammelt? Natürlich nicht. Ich habe nicht mal eine Liste. Ja, ich auch. Ich auch nicht. Obwohl, ja, ich habe auch eigentlich fast nichts zu besprechen. Ich auch nicht, wie aber immer. Wir sind ziemlich pünktlich. Gerade, also nicht vom Start her, sondern gerade mal 3 Wochen her, wenn wir geredet haben, oder? Echt? 4? 4. Kurz vor meinem Urlaub. Und ich bin erst seit 5 Tagen wieder da. Ach, du warst mal wieder im Urlaub. Ich war mal wieder im Urlaub. Klingt aber wieder, als wäre ich immer im Urlaub. Ja, toll. Ja. Also jede Folge ist irgendwie eine Motto-Folge. Jetzt können wir Motto, was war es? Italien. Norditalienische Seenplatte. Ja. Ja, genau. Welches schöner? Mecklenburg oder Norditalien? Ich war tatsächlich, glaube ich, noch nie in Mecklenburg. Obwohl doch, ich war mal... Jetzt ist natürlich doch Rügen müsste zu Mecklenburg gehören, gell? Oder Vorpommern. Ja. Weiß es nicht. Ich glaube Vorpommern, aber ist auch scheißegal. Ja. Bist bestimmt schon mal drüber geflogen. Über Mecklenburg? Ja. Aber da fliegt man ja auch, wo fliegt man da hin? Doch, ich bin mal nach Tallinn geflogen. Ja, genau. Nicht vielleicht über Mecklenburg, obwohl. Siehst du? Ja, da fliegt man wahrscheinlich ja, irgendwo über Brandenburg ist bestimmt auch mal drüber geflogen. Ja. Und das zählt. Wenn man nach Berlin fliegt, hat man ja gar keine Möglichkeit, nicht durch Brandenburg zu kommen. Ja, ja, stimmt. Ja. Ja, da gab es doch mal diese Autobahn vom Westen direkt nach... Ja, der Transit. Der Transit, genau. Ja. Also die zählt es als Mecklenburg heutzutage oder ist es immer noch... Aber ist Mecklenburg immer noch der ist ja BRD. Noch über Brandenburg. Ich meine doch Brandenburg. Entschuldigung. Ich meinte Brandenburg. Ob Brandenburg noch zur DDR gehört? Nee, ob diese Autobahn nach Berlin schon jetzt inzwischen zur DDR gehört, also zur heutigen DDR, oder ob das immer noch BRD-Besitz ist. Ah, so oder verwaltungsrechtlich. Ja, oder war das überhaupt BRD-Besitz oder gab es da nur Sonderregeln, dann war das DDR-Besitz? Das ist eine spannende Frage, die wir in diesem Podcast nicht beantworten können. Da aber alle Autobahnen, genauso wie Bundesstraßen, wie der Name schon sagt, dem Bund gehören, gehört die Autobahn natürlich nicht zu irgendeinem Bundesland, sondern zum Bund. Und damit zur BRD. Sehr gut. So, die Frage konnte ich beantworten. Landesstraßen hingegen werden vom Land. Es gibt Landesstraßen? Es gibt Landesstraßen und gibt sogar Kreisstraßen. Ah, okay, das Wort kenne ich gar nicht, Landesstraße. Die heißen dann aber nicht so. Doch, L. Ah. Und es gibt sogar noch Ks. Also, ach du Scheiße. Das deutsche Straßensystem gliedert sich in A, B, B, L und K. K. Ja. Schaltet ein zu unserem Informationspodcast. Dazu kommen noch Ortsstraßen. Ortsstraßen, die heißen dann aber... Die gehören der Stadt. Die haben dann immer Namen wie Liststraße, Liststraße, Arnstraße. Oder auch wie in jeder Kleinstadt ein Blumenviertel, wo jede Straße... jede Kleinstadt ein Blumenviertel. Aber auch Großstädte. Auch Großstädte, ja. Der Ranienweg, die Rosenstraße. Ligusterweg. Ja. Harry Potter. Egal. Egal. Ist das auch im Englischen so? Ich weiß nicht, wie es auf Englisch heißt. Ich habe es auf Deutsch gelesen. Ich habe mir auf Deutsch vorlesen lassen damals. Ja, das habe ich diesen auch. Verrückten Rufus Beck. Rufus Beck, ne? Der kann Dobby da so schön nachmachen. Ach, das ist anstrengend. Ja. Dobby ist anstrengend. Ja. Wenn man einschläft bei Harry Potter und dann taucht Dobby auf, also bei Harry Potter Hörbüchern, und dann wenn Dobby auftaucht, dann reißt es dich lieber Harry Potter! So ganz klingt der die ganze Zeit. Ganz, ganz schlimm. Ich habe meistens auf der Autobahn dann gehört. Als kleines Kind? Auf Aas. Nee, ich war ja kein kleines Kind, als Harry Potter rauskam. Ich bin da sogar selbst gefahren. Aber ich habe irgendwann auf meiner externen Festplatte von wem auch immer, also da hatte ich auch so Ken Follett Hörbücher oder ja, so. Ja. So halt so eine, wie das halt so war, so externe Festplatte mit Hörbüchern. Da war auch Harry Potter drauf und dann habe ich sie tatsächlich alle gehört, weil sie ja ganz gut gelesen sind, bis auf die Dobby-Stimme. Ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, das ist nicht so, wenn du die Filme oder die Bücher konsumiert hast, dass du dich freust, wenn dieser Dobby endlich stirbt. Ja, aber in der deutschen Hörbuchfassung sitzt du da, ach Gott, endlich. Ja. Dieses Hörbuch wurde nochmal aufgelegt mit einem anderen Leser. Okay. Wie heißt der? Von Manteuffel oder so hat es dann gelesen. Aha. Einfach, das ist es nochmal. Einfach nochmal verkauft. Aber der Rufus Beck hat er doch ganz schlicht gemacht. Ja, aber die dachten, aber jetzt kann man nochmal alle sieben CDs verkaufen. Alle sieben Bücher als CDs. Und dann kann man nochmal irgendwie, was weiß ich, 300 Euro rausholen. Komplett anders betont, ja. Jetzt. Ein Freund von mir hat die im Internet überall illegal gesucht, also ganz entfernter Bekannter, und hat sie einfach nicht gefunden, diese andere Fassung, weil ich wollte die unbedingt haben. Um nochmal alles zu hören? Ja, ich habe es, glaube ich, 3 oder 4 Mal gehört. Echt? Ja. Warst du Fan? Ja. Hattest du Harry Potter Bettwäsche? Nein. Ein Gryffindor-Schal? Nein. Okay. Aber sonst alles andere. Ja, ja, sonst hat sich auch viel getan. Du hast jetzt eine Dartscheibe. Ja, ich habe eine Dartscheibe. Im Badezimmer. Und ich sehe gerade, weil ich habe ja mit den britischen Pfeilen gespielt, mit der United Kingdom Flagge. Aber du hast auch USA-Pfeile. Ja, klar. Ja, die habe ich mir extra gekauft. Die waren nicht dabei bei der Scheibe, sondern die habe ich extra USA-Pfeile noch gekauft. Da kann man die alte gegen die neue Welt spielen, sozusagen. Mhm. Ja, sehr schön. So ist das auch gedacht, glaube ich, von dem Hersteller. Cool, jetzt hatten wir schon, wir haken ja gerne Dinge ab. Wir hatten schon Popkultur mit Harry Potter, totaler Mainstream. Wir hatten schon Flaggen. Flaggen? Flaggen hatten wir schon. Autobahnen, Straßenerklärung. Also in welchem Podcast kriegt man in 10 Minuten so viel Information? Waren es 10 Minuten? Es waren noch 3, oder? 8. 8 Minuten, sei. Da war eine Minute Jubiläum vom Captain. Gab's genau, auch schon. Ja. Wahnsinn, also eigentlich sind wir durch. Die Schlagzeile, zack, zack, zack, zack. Und ich hatte gerade noch ein interessantes Thema, habe ich aber jetzt vergessen. Jetzt kommt die Politik-Ecke. Ich habe eben auf der Toilette noch gelesen, Erdogan hat eine Reisewarnung für Deutschland rausgegeben. Wir leben jetzt offiziell in einem unsicheren Land. Geil. Ja. Jetzt kann man endlich ausländische Touristen auf der Straße ausrauben oder abknallen, weil sonst wäre die Reisewarnung ja umsonst. Oder man kann auch einfach Leute inhaftieren. Ja. Yes. Also darfst du jetzt. Also, ist es dann so völkerrechtlich? Sobald man eine Reisewarnung kriegt von irgendeinem Land? Dann darf man Leute in seinem eigenen Keller inhaftieren, ja. Ah, okay. Aber die müssen halt kenntlich sein als Touristen oder Journalisten aus dem anderen Land. Ja, ja. Ja. Das ist doch super. Jetzt sind wir auch so cool wie Kolumbien oder was noch? Die Türkei. Türkei. Wir sind wieder wer. Ja. Ich überlege gerade, ob ich schon mal in einem Land war, wo eine Reisewarnung bestand. Da gibt es ja auch unterschiedliche. Es gibt ja auch noch so Reisehinweise. Ja, ja, stimmt. Bisschen. Richtige Warnung. Ja. Also ich war schon in Ländern, wo dann ganz schlimme Texte auf der Auswärtigen Amtsseite stehen. Gut, die stehen auch bei Belgrad. Ja, genau, die stehen überall. Ja. Aber wirklich Reisewarnung. Was gibt's denn da? Was hat denn? Also die ganz schlimmen Sachen, wo Krieg halt ist. Ja, gut. Mein Netz. Der komplette Nahe Osten ist wahrscheinlich oder vielleicht Warnungen zugepflastert. Naturkatastrophen. Das ist ja auch ein guter Grund eigentlich. Das ist ja der Beste, weiß man ja halt einfach. Ja, kann man niemand die Schuld geben, außer Gott. Und den Hurricanes. Ja, die macht ja Gott. Nee, die Scorpions machen die. Here I am. Ja, ja, okay. Rock jetzt you like a hurricane. Ja, also, Scorpions, okay. Ja, das ist immer, wenn der meine von den Scorpions, der Sänger, Wind of Change pfeift. Oh ja. Dann entsteht irgendwo auf der Welt ein Hurricane. Das ist nämlich nicht dieser Schmetterling, von dem der Schmetterling, wenn ein Schmetterling in Asien mit den Flügeln wedelt, dann ist in Florida ein Hurricane. Das ist immer, ich weiß gar nicht, Klaus Meine heißt er, glaube ich. Irgendwie so, ja. Meine heißt er auf jeden Fall. Und wenn der Wind of Change die ersten Töne pfeift, dann entsteht irgendwo auf der Welt ein Hurricane. Wind of Change mag ich ja sehr gerne, das Lied. Also ernsthaft. Ja? Mhm. So, nächstes Thema, Rock'n'Roll haben wir ja schon mal abgehakt. Geile Rockmusik. Aber du magst den wirklich, den Song? Ja, weil ich bei SingStar da mal abgeräumt habe. So, damals. Weil du so gut pfeifen kannst? Nein. Pfeif mal das Intro. Nein. Komm einmal. Nein. Das ist mir unangenehm. Ach, der Versuch war aber schlecht, Peter. Peter, jetzt fäng ich doch mal ein bisschen an. Das bin ich echt. Ja, ich mag ja Here I Am, Rock You Like a Hurricane. Ja, mag ich nicht so. Ich find, Gründe möchte ich nicht nennen. Okay, ich finde, der rockt. Ja, und ich mag das Melancholische bei, oder halt das Emotionale bei Wind of Change. Und dass ich so abgeräumt habe immer bei SingStar auf der PlayStation 1, glaube ich, oder? 2. Ich habe nie SingStar gespielt. Ja, hast du was verpasst? Ja. Das war halt nur früher, hat man sich getroffen, Freitagabends. Machen wir SingStar. Und SingStar gespielt. Ja. Es ging auch alles einher mit dieser ganzen, wo die ersten Staffeln von Deutschland sucht den Superstar und so liefen, wo man wirklich dachte, man kann SingStar. Nee, mehr. Das war ein bisschen später. War ein bisschen später. Also ich habe zumindest später SingStar gespielt. Okay. Ich war so 20 ungefähr, als ich das gespielt habe. Und DSDS war eher, da war ich eher so 13, 14. DSDS. Mit Joe Gerner, gell? Joe Gerner? Ist der so? Wer? Wer war das? Ist denn der böse Anwalt? Ich habe da ewig nicht mehr gesehen. Vorabend bei RTL. Keine Ahnung. Ah, das geht ZSZ. Ah, diese ganzen Abkürzungen. DSDS ist Deutschland sucht den Superstar. Ah, ich dachte GZSZ. Ah, die GDL. Das sagt man auch nicht mehr. Fun Fact, weißt du, wofür GZSZ steht? Gute Zeiten? Schlechte Zeiten. HDGDL. HDGDL sollte man noch mal öfter benutzen. Oh, das war ein Ding, ja. HDL, ILD, HDGDL. Hatte ich dir einfach nochmal, gerade in WhatsApp-Zeiten, ich glaube, das Emoji hat alles gekillt, ja. Hat HDGDL gekillt. Ja, stimmt. Ja, oder halt, es ist alles nur noch international. Also WTF benutzt man ja. Oder LOL. Ist alles Englisch. Da hatten wir mal sehr schöne 2 Stunden auf einem Festival, als wir in unseren Campingstühlen standen. Und ihr standet in Wir standen in unseren Campingstühlen, weil die Polster sind gerissen, deswegen konnten wir nur noch drin stehen. Nein, wir saßen natürlich in den Campingstühlen. Aber dann kam irgendjemand auf die Idee, dass eigentlich super wäre, wenn Leute wirklich so reagieren würden, wie sie schreiben. Also, ach so. Also LOL tatsächlich so, ha! Und dann waren wir halt bei Roffeln und waren halt lachend, lang immer lachend so. Also du kriegst eine Nachricht und roffelst dich erstmal über den Boden. Fanden wir die Vorstellung sehr schön. Ja, das ist, wenn du im Internet Roffel schreibst, wenn du das noch verstärken willst, musst du schreiben, I'm actually roffeling. Okay, und dann roffelt man wirklich. Ja, genau. Also wenn du das schreibst, dann ist es noch krasser, weil okay. Dann denken die, oh, das finde ich echt witzig. Ja, cool. Ja, aber der Küss-Smiley hat HDGDL getötet. Ja, stimmt. Ja. Diesen, ich habe mir überlegt, das ist vielleicht auch eine Milliardenidee, oder das gibt's schon, so ein Blocker für gewisse Emojis in WhatsApp. Dass du die gar nicht bekommen kannst. Ja, genau. Wie den Kuss-Smiley. Ja, der geht ja noch. Ich mag diesen lachenden, also der weint vor Lachen nicht. Ah ja, den finde ich auch mal übertrieben. Ich hasse den. Und die Leute machen teilweise so 4, 5 hintereinander. Dass man dann wenigstens 4 rausbringt. Ja, einer mal, okay. Aber dass man dann... Ja. Ich habe so einen Bekannten, der schreibt immer USA-Flaggen, da frage ich mich auch immer warum. Ja, das finde ich wiederum sinnvoll, weil es das witzigste Emoji der Welt ist. Ja, du Das bist ja einzig auch der coole. Bekannte. Ja, der bin Da ich. kann ich die Bombe ja platzen lassen. Ja, das ist das Allerbeste, Ja, weil ich es finde die so um die USA-Flagge Ecke auch gedacht gut. ist mit Homer Simpson noch und so. USA. USA, ich liebe die USA-Flagge als Emoji. Ja. Und auch so finde ich die super geil. Ja, es ist wie die europäische, nur da passiert mehr. Genau, da gibt es noch rote und weiße Streifen. Ja. Die haben Sterne und Streifen, Ja, weil halt stimmt auch. Europa nur Sterne. Ja, gut, dafür hat dann die Länder an sich haben dann ihre Streifen. Stimmt, Schwarz ja. und Rot und Gelb. Ja, Schwarz, aber Rot, die Gelb, links wer US-Bundesstaaten drauf. haben doch bestimmt auch eine eigene Flagge. Ja, Ja, natürlich haben die eine. ja. Ja, ich glaube, Texas sieht aus wie Nordkorea, irgendwie so. Ja, obwohl man immer denkt, das wäre einfach die Südstaatenflagge bei Texas, ne? Also Nee, das. du meinst diese Der Kreuze. Union Jack heißt er Nee, doch. Union Jack ist Nee, hier das der Dartpfeil stimmt, ja, in das ist die Großbritannien. britische. Ja. Nee, wie heißt die denn? Diese Rebellen, Ja, also ja, ja. Rebellen in Ja, das war die Anführungszeichen, halt die Süd Konföderiertenflagge. konföderierten Flagge, Aber das ja. ist nicht das Texan die Nee, texanische aber man Flagge. denkt immer, Texas Ja, hätte diese stimmt, ja. Flagge, weil ich auch glaube, in 98% der Köpfen in Texas diese Flagge da Das scheint. ist wieder dieser Anti-Amerikanismus, der. Ja. Nee, ich habe Texas gedisst, nicht Ach die so. USA. Ja, okay, stimmt. Ja. Gibt auch schöne Staaten in den USA, wie zum Beispiel North Dakota. North Dakota. Hast du dich schon mal über North Dakota aufgeregt? Oder Maine? So einen Nee. richtigen Maine-Hass aufgebaut? Maine, nee. Doch, ich glaube, wie heißt er? Stephen King kommt aus Maine. Okay. Und ich habe mal ein Buch von ihm gelesen und es war sehr zäh zwischendurch. Und dann hast Und du da habe ich Maine-Hass direkt aufgeregt. Maine, Maine-Hass. mir war jetzt auch Ja. in Maine gespielt. Obwohl ja der beste Film aller Zeiten eine Stephen King-Verfilmung ist. Langoliers. Schon mal gesehen? Nee, gesehen nicht. Der Sagt mir ist was, aber. ungefähr der irrelevanteste Film, den du gucken kannst. Ja? Ja. Ich erzähle auch die Story, bei dem Film kann eh keiner gucken. Die reisen mit dem Flugzeug und alle, die schlafen, wachen wieder in dem Flieger auf, inklusive des Co-Piloten zum Glück, weil der kann dann hier landen. Und die wachen im Flieger auf, landen dann auch an dem Zielflughafen, aber die Hälfte der Personen im Flieger fehlt. Und dann ist am Zielflughafen auch kein Mensch. Dann gehen sie in die Kantine und dann schmeckt alles schon so leicht verdorben. Und dann Klingt nach irgendwann Frankfurt. nach 2,5 Stunden, wo einer mal kurz vorm Ausrasten ist und ein kleines verrücktes Mädchen immer irgendwelche Visionen hat, Achtung, Spoiler! Jetzt kurz weghören oder skippen. Ja. merken sie, sie sind hinter der Zeit. Und da die Zeit niemals parallel verlaufen kann, kommen irgendwann die Langoliers und fressen die Zeit einfach weg. Also alles, was hinter der Zeit liegt, weg. Ach du Scheiße, ja, Aber das der ist Film wieder ist Stephen ein King. Zweiteiler TV-Serie, also für Fernsehen gedreht worden, Ja. irgendwann Mitte der 90er. Okay, Und also der ist halt so billig. zäh und so billig. Der dauert halt insgesamt dann 4 Stunden. Und Ja. eigentlich passiert nur in den letzten 10 Minuten irgendwas. Da müssen sie nämlich vor den Langoliers flüchten. Und Spoiler. Toll. Die kommen nochmal in die richtige Zeit zurück. Hast du mir gerade 4 Stunden meines Lebens geschenkt? Ja. Muss ich nicht gucken. Nee. Also, jeder von euch Hörern hat 4 Stunden geschenkt gekriegt. Oder wenn ihr wirklich mal einfach 4 Stunden vergeuden wollt, dann Langoliers gucken. Einfach mal so, ich habe 4 Stunden meines Lebens zu viel, dann guckt Oder so. Langoliers. Stell dir vor, wir hätten 10.000 Hörer. Ja. Also rein hypothetisch haben wir ja nicht. Oder doch. Du hättest jetzt den Menschen 40.000 Stunden geschenkt. Da fehlt Also natürlich der Welt. ein Plus von 50. 40.000. Weil könnte man damit alles Da Tolles könnte machen. man, was weiß ich, auf dem Bau arbeiten. Ja. Immer. Bingen auf Netflix. Langoliers gucken. Mist. Man Zehntausend Mal. kommt doch wieder zurück. Scheiße. Auf Netflix läuft auch gerade wieder eine neue Stephen King-Verfilmung als Serie. Was denn? Der Nebel. The Mist. Ah, davon habe ich gehört. Ja. Und geguckt. Ich habe tatsächlich schon 3 Folgen geschaut, weil Und wie gestern war es? reinkam. Mittelmäßig. Okay. Ja. Besser als Under the Dome, weil wohl auch eine Oh, das Stephen war King. furchtbar. Ja. Ja. Das war Also da auf jeden furchtbar. Fall besser. Under the Dome hat auch angefangen, wo man dachte, ah, da könnte ganz cool werden. Und da war er einfach grottenschlecht. Ich habe trotzdem bis ganz zu Ende geschaut, weil ich Die immer Idee war dachte, im Simpsons-Film schon scheiße. stimmt. Der Simpsons-Film war auch Der war scheiße, wenn richtig man ehrlich scheiße, ist. ja. Zumal dieses ganze Abgehype danach von Spider-Pig. ist halt einfach tierisch genervt. Ja. Ja. Hype sind immer scheiße. Mhm. Fast immer. Ja, das ist dann Mainstream. Um die Kurve nochmal zu Main zu schlagen. Ah, Main, ja. Ja, Mainstream ist immer scheiße. Was ist die Hauptstadt von Main? Stephen King. Richtig. Ich habe keine Ahnung. Maryland ist ein eigener Staat. Diese ganzen Kleinstaaten in den USA. Wieso gönnen die sich nochmal so 12-mal so ein Saarland? Weiß ich nicht, weil da kann man Steuern sparen. Ja, und da waren halt Europäer zuerst, die haben erstmal alles abgesteckt und dann haben sie gemerkt, verdammt, ist dieses Land groß, wenn wir jetzt so weitermachen. Dann haben wir nachher 358 Staaten. Die komm, da hinten machen wir irgendwie Striche. Ja. So quadrat, rechtwinklig. Dann ist das schon okay, da will doch eh keiner hin nach Kalifornien. Da geht auch ja, nichts. Bis dahin hat es ja ein bisschen gedauert. Ne? Da, aber so in der Mitte sind die Staaten ja auch tatsächlich manchmal Quadrate. Ja, es gibt halt ein Ding, das so egal ist. So. Ah, da ist übrigens so ein bisschen, ja, ist eigentlich Wüste oder Steppe. Scheiße. Und da links eigentlich auch. Wie viel Quadratkilometer wollt ihr davon noch? Komm, wir machen das so cool mit so einer Ecke, also so ein richtiges Kreuz, dann haben wir das Vier-Staaten-Eck und dann kann man eine Touristenattraktion draus machen. Ah, geil, geil. Geile Idee. Und dann stellen wir da ein Schild auf. Ne, ne, gibt es so einen Spot, das Vier-Staaten-Eck? Ja. Gibt es einmal in Amerika oder fünf Staaten sogar? Könnte sogar. Ich glaube vier, aber bei Simpsons gibt es den Gag, dass es fünf ist, irgendwie so. Und ja, das ist, da fahren Leute hin und gucken sich das an. Ja. Ist ja auch. Keine Ahnung, so ein Dreiländereck ist ja auch spannend zum Beispiel. Ja, stimmt. Kann man da auch hier in Deutschland, also Frankreich, Schweiz, Deutschland, da bei Freiburg, Lörrach, die ja, Ecke, kann man da in allen drei so stehen, wenn man seinen Fuß, weiß ich nicht, Fuß ich habe schon oft mein Ursprung ist, meine Heimat ist, Lörrach. Schon oft auf dem Dreiländereck gestanden, ja. Belgien, Luxemburg, ach, Deutschland. Ach, da ist ja auch ein Dreiländereck. Ja. Stimmt, ja. Und da fährt man auch tatsächlich, wenn man nach Luxemburg billig Sprit kaufen will, dann fährt man nämlich kurz durch Belgien, ist dann auf einmal, nee, man fährt nach Luxemburg rein, ist dann kurz in Belgien und dann wieder in Luxemburg. Und man merkt aber auch die Unterschiede, weil da eh alle Deutsch sprechen, weil das ist der deutschsprachige Teil Belgiens und auch Luxemburgs. Deswegen bist du dir nie sicher, wo du jetzt bist. Okay. Also kein Wunder, dass das Land vor die Hunde geht, wenn ihr Saarländer und Rheinland-Pfälzer immer Tankfahrt nach. Ja, und gar nicht bewusst sind, wo die Grenze jetzt überhaupt ist. Das ist ja noch viel schlimmer. So. Ja, früher gab es auch ordentliche Grenzen. Da waren Grenzen. Ja. Ja. Muss man auch 12-mal Zoll zahlen, wenn man von Bitburg nach Krombach wollte. Bitburg nach Krombach? Glaube ich. Keine Ahnung. Was ist denn Krombach? Krombacher. Ist doch Bier. Ja. Und Bitburger ist auch Bier. Bitburger ist Bier, ja. Aber Krombacher kommt wo Krombacher her? Bestimmt aus Krombach, oder? Ja, aber wahrscheinlich gehört es irgendeinem Großkonzern. Aber wo liegt Krombach? Bestimmt benannt nach in Nordrhein-Westfalen, das weiß ich, weil einfach so, irgendwas habe ich mal gehört, in Stuttgart im Stadion schenken sie ja Krombach aus. Mhm. Da habe ich irgendwie so einen Witz, ich finde super, dass bei uns im Stadion Bier aus Nordrhein-Westfalen ausgeschenkt wird. Stimmt. Wieso eigentlich? Wieso kein Dinkelacker? Weil Dinkelacker jetzt in Heidenheim. Ah, und wenn ein Bier auf der Ohrstalb ist, da wird mehr. Nee, das ist eben zu peinlich, ja. Dann in Stuttgart. Ja. Cool. Ich glaube, ich hätte für nach der Pause habe ich noch zwei Urlaubserlebnisse, die ich gerne teilen würde. Was für eine Pause? Wir machen nie Pausen. Wir spielen zwar mal ein Spiel ein, aber es geht hier immer nahtlos weiter. Stimmt, Pausen machen wir eigentlich nie. Nee, stimmt. Habe ich Pause gesagt? Wozu denn auch? Ich meinte Pause. Wenn ich aufs Klo muss, mache ich in die Wanne. So, ach, schon wieder. Wird es mal ein bisschen warm hier drin. Ja, ja, irgendwie finde ich gut, dass wir die neue Filteranlage haben und man gar nicht mehr so dieses nachlaufende Wasser so viel hört, wie bei unseren ersten Folgen. Ja, stimmt, viele, ja. Ja, wir hören auf unsere Hörer. Oh, dieses Wasser stört. Ja, lass doch mal weniger Wasser nachlaufen. 5000 YouTube-Kommentare. Ja. Kann man das kommentieren? Ja, Facebook-Kommentare. Aber bei, Soundcloud kann man zum Beispiel auch kommentieren, aber da muss man ja mal alles rauslöschen wieder. Ja. Also, weil man darf ja nur zwei Folgen hochladen. Ja, keine Ahnung, ich bin da nie auf der Seite. Auf Soundcloud? Ja, das machst du immer. Ja. Du bist der Soundcloud-Mann, ich bin der Website-Mann. Das ist immer traurig, weil ich muss dann immer eine Folge löschen, um die neue hochzuladen. Das ist so, ach so. Unbefriedigend. Ja, das ist bitter. Ja. Aber zum Glück ist auf archive.org liegen ja alle. Ja. Für die Nachwelt. Genau. Alle Schaumwart-Folgen. die in 20 Jahren irgendjemand hört und dann denkt so, warum haben die eigentlich so ab 2015 angefangen, alle zu podcasten? Wieso haben die denn, also Podcasts gibt ja schon ewig, aber warum kamen denn dann noch Podcasts ohne Thema? Und da muss man einfach sagen, wir sind die Influencer, da haben wir so zwei Promis, sind auf den Zug aufgesprungen. Auf bisschen unseren Zug. Ja. Da muss man ehrlich sagen, ein bisschen erfolgreicher. Ja, ich aber nicht die... sagen den Podcast. Ja, das, ich weiß auch nicht. Also das ist vielleicht, weil die so einen höheren Takt haben als wir. Das, ja, Quantität statt Qualität. Also ja, schauen, ja, was ist tatsächlich, ja, Qualität. Ja, ich glaube auch, dass es... Also ja, die Nachwelt wird eher unsere Podcasts abfeuern als... Definitiv. Als allein schon wegen der Connection zu Klaus Kleber, Ingo Zamperoni. Ja, ja. Wir sind mit Menschen in der Zeitgeschichte verknüpft. Also, ich glaube, es in 100 Jahren hört noch einer... Hallo Lieblingsmensch oder nee, irgendwie diese scheiß Radio-Hits. Ja, hoffentlich nicht. Nee, die hören dann alle Podcasts. Podcasts. Nein, also ich meine, ja, irgendeine andere Musik, die dann krass war. Ja. Was weiß außer, ich, außer Beethoven. Sie machen 20er Jahre Retro-Partys und denken aber unsere, oder 10er Jahre Retro-Partys, aber halt in 80 Jahren. Und dann läuft und dann Podcast. Immer wie Lieblingsmensch und zwischendurch läuft immer wieder ein Podcast, wo sie einfach so rumstehen. Ja, damals hat man sehr viel rumgestanden und auf sein Display geschaut. Und stehen alle so mit so einem alten, ausgegrabenen Smartphone da so. Ja, ja, und da, warum haben die immer auf diesen kleinen Bildschirm geschaut? Ja, war damals die Technik. Du kannst jetzt Candy Crush Saga spielen. Aha. Wie, da muss ich jetzt einfach, wie machen wir denn mal Candy Crush? Mach mal Diamanten? Nee. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie gespielt. Egal. Also Linien. Linien, nee. Ich habe das sogar auf dem Handy. Aber ich habe dann irgendwann entschieden, nicht mehr zu spielen, weil dann tierischer Zeitfresser ist. Ich schau kurz nach. Schau mal, das Interesse. Ich wollte irgendwas Cooles sagen. Sag mal Cooles. Und ich sag, warte, zieh von Candy Crush. Ach, ich daddel auch ein bisschen auf meinem Handy rum. Also ja, so wie die 10er Jahre. Lädt gerade. Ja, also wir daddeln jetzt ein bisschen auf dem Handy rum. Ja, aber ich will noch kurz die Frage. Achso, willst du noch? Ja. Okay, Entschuldigung. Aber lebt gerade. Ich dachte, es wäre ein cooler Abbinder auf dem Handy rumdaddeln. Ja, komm, nee, dann lädt noch immer. Dann daddeln wir doch noch ein bisschen auf dem Handy rum. Das Schaubad, das Schaubad, das Schaubad, das Schaubad, das Schaubad, das Schaubad, das Schaubad, das Schaubad, das Schaubad, das Schaubad, das Schaubad, das Schaubad, das Schaubad, das Schaubad, das Schaubad, das Schaubad, das Schaubad, das So, zweite Runde, ja. Zweites Hopfenerzeugnis. Craft Beer aus, was ist das auch aus diesem Bierladen? Was hat das gekostet? 4,94 die Dose? 4,94 von Carlsberg Brauerei Homburg Germani Mixerie Cola. Mixerie Cola. Vielleicht hilft es gegen meine Kopfschmerzen. Ja, du bist heute früh aufgestanden, ja? Ja, ich habe heute gearbeitet. Ja, auf dem Bau. Schlimm, schlimm. Um 8.30 Uhr musste Peter schon auf dem Bau sein. Ja. Deswegen hat er heute Kopfweh. Weil du einen Stahlträger auf den Kopf bekommen hast. Ja, ja. Ich hatte keinen Helm an. Ja. Zu arm. Zu arm. Muss man selber zahlen. Und das dachte ich so. Also ich krieg da 8 Euro die Stunde. Helm kostet. Ja. Ein guter Helm. Guter Helm bist du. 69,95. Das wäre ein ganzer Samstag Arbeit. Ah. Ja. Nur für einen Helm. Naja, also nicht durch den Hintern, denn Blut, die so Blut die Schläfe die ganze Zeit runtertropft. Ja. Vielleicht sollten wir danach der Folge dann mal in ein Krankenhaus fahren. Ja, das machen wir dann. Genau. Das geht jetzt vor. Ja. Das Schaumbad geht vor. Das Schaumbad geht immer vor. Immer vor. Jo, also wir haben schön gedaddelt, finde ich, auf unseren Handys. Ich weiß jetzt wieder, was bei Candy Crush passiert. Man muss irgendwelche Sachen hin und her schieben, um dann Linien zu bilden, wie du richtig erkannt hast. Also das Schieben und Linien. Und zeitgleich habt ihr wahrscheinlich, ihr lieber Hörer, einen coolen Hip-Hop-Track gehört oder so. So einen selbstproduzierten Schaumbad-Hip-Hop-Track, yo, der ja auch immer fetzt. Bombiger yo. Beat. Ja, ich habe zwei Urlaubserlebnisse, die schön waren, ja. Bin ich ja gespannt. Einmal das Thema Ostalb. Oh ja. Und zwar bin ich am Lago Maggiore auf dem Parkplatz der Ferienwohnung dann ausgestiegen. Mann auf uns zu und meinte, oh, Stuttgart! Wie bitte, junger Mann? Was haben Sie gesagt? Stuttgart. Wie bitte, ich habe Sie nicht verstanden. So ungefähr war unsere Reaktion, weil ich tatsächlich, also er war nur in Badehose bekleidet und sehr braun gebrannt. Und ich dachte halt, okay, der Mann redet wohl Italienisch. Zumal mich vorher noch eine italienische Oma auch zugequatscht hatte. Vor allem, weil du in Italien warst. Weil ich in Italien war. Bis dann auffiel, er meint Stuttgart natürlich. Aber wie man halt in Ostalb. Wie sagt man Stuttgart? Stuttgart. Also eher Stur. Ja. Gott. Ja. Klang fremd. Und dann hat er nämlich erzählt, dass er aus Aalen ist und so weiter. Und dann meinte ich... Hast deine Faust hochgenommen? Nee, ich habe tatsächlich dann gesagt, ah, Ostalb. Und dann hat er, seine Reaktion war da, ja, ja, Ostalb. Dann habe ich nochmal Ostalb gesagt und er hat tatsächlich nochmal Ostalb gesagt. Und stand ich grinsend da und habe tatsächlich nur länger mit dem Mann geredet. Weil er hat sich nicht verarscht gefühlt? Nee, er hat sich nicht verarscht gefühlt, sondern er ist voll in diese Ostalb-Falle getappt. Okay. Ich glaube, es war einfach doppeltes Bestätigen. Ah, Ostalb. Okay, ne, weil es gibt doch diesen Alpkomplex gegenüber Stuttgart, beziehungsweise andersrum. Also, dass die Stuttgarter, die Leute von der Alp sind so, die Bauern toll und... Ja, das ist so, wie wenn so du als Eifeler nach Köln fährst. Ja, genau. Das sind so die Elbler in Stuttgart. Ja, aber ich hab Ostalb, glaube ich, auch so begeistert gesagt. Ich habe ja nicht gesagt, ah, Ostalb, sondern, ah, Ostalb! Woraufhin er dann wieder, Ostalb! Yeah! Ostalb! Und dann haben wir uns weiter. Ging das den ganzen Tag? Ostalb! Nee, dann habe ich so typische alte Männergespräche geführt. Er hat erzählt, wann sie die Wohnung gekauft haben. Dann meinte ich so, ja, toll. No, auf der Ostalb, also in Orle. Nee, am Lago Maggiore. Ach so. Haben so eine Ferienwohnung gekauft vor 20 Jahren. Weil man kann ja auch ganz gut mit dem Zug hinfahren, aber sie fahren eigentlich immer mit dem Auto. Woraufhin wir dann drüber geredet haben, wie man denn hinfahren kann zum Lago Maggiore. Also es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, über den San Bernardino oder durch den Gotthardtunnel. Und sie hat jetzt bei Bregenz mal eine zusätzliche Vignette kaufen muss und so. Ich hatte danach viele Informationen, die ich gern brauchte. Weil früher gab es die Tagesvignette in Österreich, die hat nur 1 € gekostet. Ach, die gibt's nicht mehr? Nee, du musst 10 Tagesvignetten kaufen, die 8,50 kosten. Und es gibt nämlich nicht mehr diesen Transit Vignette oder so. Die sind immer wieder bei Transitautobahnen. Ja, genau. So schließt sich der Kreis. Und dann haben die Österreicher nämlich jetzt auch abgeschafft und deswegen muss man diesen verfluchten Österreichern für 12 Kilometer Autobahn 8,50 Euro abdrücken. Und seitdem geht Baden-Württemberg vor die Hunde. Genau. Oder man fährt halt jetzt durch den Gotthardtunnel. Mhm. Ja, das war die eine, also eine nicht nette schlecht. Unterhaltung mit dem Ostalb und die andere Begegnung war ein sehr lustiger Brite. Aber wir sind uns eigentlich nicht wirklich begegnet, sondern ich bin halt runter zum Wasser gegangen und relativ steil, felsig an einem Strand am Lago Maggiore runter. Und ich gehe halt gerade so zum Wasser hin und höre hinter mir so die ganze Zeit so eine Stimme. Be careful, small steps, take small steps, be careful, small steps, take small steps. Wirklich immer nur... die gleiche Information, woraufhin ich dann dachte, wieso gibt der Engländer mir Tipps, wie ich da runtergehen sollte? Wir kennen uns doch gar nicht. Weil er war tatsächlich hinter meiner Schule. Dann merke ich, dass direkt hinter mir sein Sohn war, dem mir die Tipps gibt. Das wäre legitim gewesen, wenn der Sohn jetzt 17 mal so gewesen wäre. Also er war groß und hat halt total genervt geschaut. Und sein Vater die ganze Zeit neben ihm, be careful, small steps. Und so. Der arme Junge. Genervter 17-Jähriger. Und ich hatte aber den Gedanken so, eigentlich wäre es cool, immer so einen Briten hinter sich zu haben. Der so einen geilen britischen, wirklich so ein feines Englisch spricht und dann immer small steps. Ja, auch so dein Leben immer kommentiert. So, yeah. Now you have to pay. Weißt du, so eine... in der Supermarktkasse so, say hello to this woman. Say hello. Thank you. You have to pay. Einfach alles kommentiert, was du so machst. Und auch immer so hinten dran kommentiert. You walk on the street, take care. Einfach so ein paar Sicherheitshinweise. Ja, yeah, genau. Also wie man es halt, was ist sicher, wenn man mit seinem Zweijährigen unterwegs genau. ist. Genau. Dem sagst du ja auch, hier, die Ampel ist jetzt rot, jetzt müssen wir stehen bleiben. Now you have to wait. Und so einen Engländer hätte ich jetzt eigentlich gerne, der mein Leben einfach immer kommentiert und mir Sicherheitshinweise gibt. Kauf dir doch einen. Bei Amazon kriegt man bestimmt einen Engländer. Ja, da gibt es bestimmt irgendwie eine App, Uber oder so. Also die man sich dann holen kann für Situationen. Random. Also ich meine jetzt nicht kaufen im Sinne wie ein Sklave oder so, nee, sondern halt, so, ja. Also als Dienstleister. Ja, Laien halt. Laien, ja. Randabrit. Randabrit. Randabrit. Also Randabrit. Randabrit. Ja, das ist eine gute Milliardenidee. Die nächste Milliardenidee. Steps. Small steps. Tick. Small steps. Be careful. Ja, war schon 2 Milliarden Ideen heute rausgeballert. Ja. Wir können das ja nicht veröffentlichen. Also wenn ihr die App jetzt rausbringt, Randabrit ist, wir haben schon ein Patent angemeldet. Ja, ist schon längst. Für Randabrit. Ich rufe beim Patentamt. Ah, ich habe Flugmodus. Ja, ich auch. Damit, weil wir auf unsere Hörer hören. Sind wir eigentlich live? Wir sind live, ja. Oh, fuck. Dann müssen wir uns beeilen. Wenn wir fertig sind, schnell Patent anmelden. Ach so. Nee, haben wir. Achso, nee. Oh Gott. Nee, natürlich sind wir nicht live. Ach, Gott sei Dank. Jemand hat unsere Vase gewonnen. Hey! Damit haben wir offiziell 2 Hörer. Ja, also jedenfalls bei der einen Folge. Ja. Obwohl unser einer Stammhörer hat die Folge noch nicht gehört. Ah, also okay. Die Gewinnspielfolge. Also noch nur einen Hörer. Ja. Pro Folge, das sind unterschiedliche, aber. Aber sehr schön. Ja, und die, ich komme gerade drauf, weil ich die Vase, / Bierflasche, gerade gesehen habe. Steht auf meinem Schrank, wo alle anderen meine Vasen stehen. Aber wir werden sie überreichen und wir machen nachher wahrscheinlich noch ein schickes Foto mit dieser Vase. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Helmut. Glückwunsch. Er kommt von Herzen. Sie kommt von Herzen. Die Vase. Ja, von Herzen. Ich muss die immer noch spülen vorher, glaube ich. Yeah. You can put water in it and then some flowers and you can use it on your coffee table. But be careful. Be careful. Put it carefully on your coffee table. It's very solid, very heavy. It's so heavy. Don't put it right on your wood table because it might be broken. The table. Break. Also du kriegst Macken in deinen Tisch, wenn es zu heftig drauf kommt. Knall das Ding jetzt auf den Tisch. Herrgott. Du hältst jetzt mal die Schnauze, Henry. Henry, be careful. Vielleicht sollten wir uns einfach mal einen Random Brit auch dann für eine Podcast-Folge. Ja, der uns immer Hinweise gibt. Ja. Bisschen näher ans Mikrofon. Please talk into the microphone. Hello. Don't use the ashtray that loud, please. Ja, ja, sowas. Ja, finde ich gut. Besorgen wir uns. Kennst du einen Brit? Ich kenne Briten, ja. Ich kenne einen Halb-Engländer. Also englische Mutter. Okay. Deutscher Vater, der kann das bestimmt ganz gut sprechen. Ich kenne halt nur Briten, die auch wirklich in Britannien leben. Nee, ich meine einer, der hier in Stuttgart verfügbar wäre. Ah, ja. Mir fällt jetzt keiner ein. Ja, wir brauchen schon so einen richtigen Native Speaker. Ja, also britisch auch. Ja. Kann von mir aus auch ein Ire sein. Von mir aus auch. Weil kein Schotte. Ist ja eh das Gleiche. Briten und Iren sind ja das Gleiche. Briten und Iren sind das Gleiche, wobei Briten und Schotten halt nicht das Gleiche sind. Nee, Schottland ist ja, hat nichts mit Britannien zu tun. Überhaupt nichts. Nee. Dass wie Schwaben nichts mit Deutschland zu tun hat. Ja, da würde mir auch jeder Schwabe recht geben. Ja? Weiß ich nicht. Nee, oder? Nee, das sind. Das sind alles Bayern, genau. Separatistenbewegung. Dieses Bundesland heißt Bayern. Vergesse ich immer. Und die haben ja auch keine große Separatistenbewegung. Oh, da bin ich mir unsicher. Die einzige Separatistenpartei ist die Bayernpartei und die kommt auf keine 5%. Aber die CSU tut auch manchmal so. Ja, aber die ist ja, schwört auf die deutsche Verfassung, bla bla. Ja, wie heißt denn das in Deutschland? Das, die deutsche Bundesversammlung. Grundgesetz, Herrgott, so. Nochmal. Ich hab halt nicht Politikwissenschaft studiert, ich habe keine Ahnung von sowas. Ja. Nee, heißt Grundgesetz. Mhm. Ja. Könnte ich einen langen Monolog halten, dass das eigentlich eine verpasste Gelegenheit war, weil eigentlich steht ja im Grundgesetz so. Der Satz drin, wenn beide deutschen Staaten wieder vereint sind, man mal sich auf eine Suche nach einer gemeinsamen Verfassung begibt. Aha, irgendwas zwischen der DDR-Verfassung und der Bundesverfassung. Ja, die sollte neu ausgehandelt werden, aber da musste ja alles so ratzfatz gehen. Deswegen hat man einfach gesagt, oh, Deutschland, funktioniert halt schon hervorragend, dieses Grundgesetz. Nehmt das einfach. Und dann haben sie es halt auch bekommen. Ja, gibt es was zu meckern am Grundgesetz? Nie vom Inhalt nicht, aber man hätte sich halt nochmal eher so die Geste, dass man halt sagt, ja, okay, wir vereinigen uns, dann machen wir auch eine gemeinsame Verfassung, anstatt hier dieses Behelfsgesetz. Weil dieses Grundgesetz als Behelfsgesetz war. Okay. So viel auch zu verfassungsrechtlichen Fragen. Auch gerne beim Schaumbad einfach mal nachfragen. Ja, weil das ist tatsächlich kein gefährliches Halbwissen, das fundiertes Wissen ausnahmsweise mal. Ja. Wenn ihr Schaumbad Plus Abonnenten seid, könnt ihr für 9,95 im Monat Schaumbad Info abonnieren. Genau. Und das kommt täglich raus, 4 Stunden ja. Live. Und ist billiger als ein Sky-Abo, um Bundesliga zu gucken. Genau. Kann man sich mal überlegen, weil wichtiger ist Grundgesetz oder ein bisschen Bundesliga. Bundesliga, Bundesgesetz. Bundesverfassungsgericht. Da senden wir nämlich auch live draus. Genau, mir ist kein weiteres Wort mit Bundes eingefallen, tatsächlich, Kai. Bundesmann. Bundesmann. Der Bundesmann. Das war es eigentlich. Das sind alle Wörter mit Bundes davor. Ja. Und Bundesdurcheinander. Bundesdurcheinander. Ja. Ja, schön. Wir sind heute, also ich finde, wenn wir nichts zum Abhaken haben, haken wir viel mehr ab. Weil wir einfach ein anderes Tempo. Ja, ja, ich habe noch Sachen zu sagen zu Stephen King und so einem Scheiß von vor 30 Minuten, aber. Ja, erzähl nochmal über Stephen King. Nein, um Gottes Willen, ich will nie wieder zurück zu Stephen King. Ich weiß gar nicht, wie der Typ überhaupt aussieht. Der schreibt ja, ich glaube auch nicht, dass es nur einen Stephen King gibt, weil der haut ja so viele Bücher raus. Der hat tatsächlich unter Pseudonym nochmal Bücher. Der hat irgendwie so einen deutschen Namen. Echt? Ja, also der wollte testen, ob seine Bücher auch erfolgreich werden, wenn er unter einem Pseudonym veröffentlicht. Und hat es geheim gehalten. Und die waren dann auch halbwegs erfolgreich. Aber die wurden dann erst richtig erfolgreich, als rausgab, dass Stephen King ist. Ich habe auch letztens gesehen, hier die Harry Potter Autorin Rowling. Mhm. Die bringt tatsächlich auch Thriller raus unter einem Männernamen. Das ist kein Witz. Hast du da? Nee, aber ich habe dieses Krimi-Buch, das haben wir schon dreimal besprochen. Ja, aber. Aber ohne Pseudonym. Stimmt, also ja, aber. Ja, darüber haben wir schon mal geredet, aber die bringt auch noch Thriller raus. Eigentlich jede Folge. Ja, aber. Weil die Bücher halt immer hier im Bad rumliegen. Aber haben wir auch schon drüber geredet, dass sie auch unter einem anderen Namen noch Krimis schreibt? Kann gut sein. Weil da war ich fasziniert, sie hat einen Männernamen: Joachim Klaus Rowling. Weiß ich nicht, aber sie bringt auch einen Männernamen raus. Jean-Paul Rowling. Jean-Paul Rowling. J.P. Rowling. Nee, ganz anders. Aber fand ich faszinierend, warum man sich als Frau dann nochmal ein Männerpseudonym gibt, um Krimis zu schreiben. Ja, weil man das so gut testen kann, ob es erfolgreich ist oder bla bla bla. Ja. Oder ist der Krimileser so sexistisch, dass er von einer Frau keinen Krimi lesen würde? Weiß ja nicht, das ist ein. Also, ich lese keine Frauenkrimis. Siehst du? Weil es ist ja auch so: Krimi und Thriller ist ja so deutsche Sandalen und Sockenträger, Urlaubslektüre, so ein bisschen ja. Mordlesen. Der Deutsche hat ja richtig Spaß dran, wenn Gewalt. Wenn Gewalt passiert, aber auch ein paar Kommissare aufklären. Also, erst geile Gewalt, aber auch Schutz des Staates, der dann alles nochmal in Reine bringt, irgendwie. Genau. Das ist so das Richtige, um auf der reservierten Liege mit seinem Handtuch einfach mal so ein bisschen Gemetzel und dann kommt Recht und Ordnung. Da liegt man zufrieden in der Sonne und denkt sich, ha, so, Kommissar Fieberlein. Ist das ein deutsches Ding, dass Platz 1 bis 10 der Literaturbestseller immer Kriminalsachen sind? Oder ist das in... Ich weiß nicht, ob das wirklich ein deutsches Maine Ding auch so ist. Zum Beispiel. Ich glaube, das... Schon, also Krimis gehen überall. Ich glaube, was der Deutsche gerne hat, was in anderen Ländern, glaube ich, nicht so gut geht, ist Sachbücher. Sachbücher sind ja auch immer ja, die haben Bestseller. Ja, eine extra Bestsellerliste. Ja, aber die gehen auch besser, tatsächlich, okay. Als so Erzählung. Habe ich noch nie gelesen. Ich auch nicht. Leben. Also ich weiß auch nicht, warum ich mir ein Sachbuch in Zeiten des Internets kaufen sollte. Ja. Also. Na ja, gut, da hast du halt, macht schon Sinn, hast halt aufbereitete Informationen, die. Ja, Infotainment. Mich interessiert eine Sache nicht so, dass ich da jetzt. Also, weißt du, dann lese ich entweder ein wissenschaftliches Buch dazu. Ja. Oder aber ich informiere mich halt quick and dirty. Ja. So dreckig im Internet. Ja, oder man liest einen Roman zu dem Thema und findet es dann geil und liest in Wikipedia alles zur Sowjetunion. Zum Beispiel. Aber dann würde ich mir kein Sachbuch zur Sowjetunion nehmen. Ja, stimmt, ja. Naja. Aber Sachbücher gehen immer ganz gut. Also, wenn Eckhard von Hirschhausen irgendwann über seine Darmprobleme schreibt. Bestseller. In welche dieser Kategorien kommen diese Biografien, die alle 3 Tage rauskommen von Oliver Kahn und der Frau unter von Wolf und so? Biografien. Ist das nochmal ein extra? Das ist nochmal ein eigenes. Nochmal eigenes. Die sind nicht unter Sachbüchern dann. Also ich meine jetzt diese Standard-Spiegel-Bestsellerlisten. Achso, die Spiegel-Bestsellerlisten sind, glaube ich, Biografien auch unter Sachbücher gefasst. Also es gibt Erzählungen, die machen eigentlich nur fiktiv oder echt. Echtes ja. Sachbuch und fiktiv ist halt diese andere, wie heißt denn die Bestsellerliste? Die Bestsellerliste und Spiegel, die Sachbuch-Bestsellerliste. Spiegel-Bestseller. Romane und ja. Oder Belletristik und ich weiß es nicht. Wo Krimi ja kein Belletristik ist eigentlich. Doch, oder? Da müssen wir mal ein Auto fragen. Also nee, kein Autor, sondern Auto. Ein Auto. Autor. Egal. Welches Biografie von Bettina Wolf fandest du am besten? Wie viele hat die denn gemacht? 7. Ah, ich habe nur 6. Und die beste fand ich eigentlich die mit dem blauen Buchdeckel. Ja, wo ja. Rauskam, dass die... Hier. Was darf man denn über Bettina Wolf sagen? Wir haben so einen kleinen Podcast. ich umschreibe mal. Also man darf ja eigentlich nicht sagen, dass Bettina Wolf mal für Geld Liebesdienste angeboten hat, oder? Das kann ich, keine Ahnung, Geld. Untersagt. Das ist sowas von 2012. Das, ja, noch älter ist, man darf nicht sagen, dass Gerhard Schröder seine Haare färbt. War ja auch mal verboten. Oder ist wahrscheinlich noch immer gerichterlich. Und die Frau von Ralf Schumacher Hardcorer nennen. Ja, Pornoball. Das. Das ist auch eine einstweilige Verfilmung gegen. Ja, wie kann man denn noch? Man kennt zu wenige einstweilige Verfügungen, dass man hier jetzt mal einfach ein Skandelchen nach dem anderen raushauen kann. Ja, es ist wie, dass ich mich Kindergärten nicht nähern darf auf 7000 Kilometer. Das ist aber doof in so einem. Deswegen gehst du immer so zickzack durch die Stadt. Ja, das ist, glaube ich, immer so komisch. Wegen deinem Airlining, gell? Airlining, genau. Das ist alles wegen den Kindergärten, die überall sind. Alle, ja. Aber hier ist es tatsächlich alle 3 Meter einer. Ja. Oder es sind so kleine Wohnungen. Dann hat es einen ganz niedlichen Namen wie Himpel und Pimpel oder so. Ja. Und dann sind da irgendwie 12 Kinder drin. Ja, ich meine, so eine private Kita kannst du eigentlich auch schon Kohle machen mit. Glaube ich nicht. Weiß ich auch nicht. Aber es ist ganz gut, wenn du noch einen Job brauchst. Please, talk into the microphone. Ja, aber ich habe gemerkt, der Henry hat die Schnauze. Wieso heißt der eigentlich Henry? Das ist mir der erste Name, der mir eingefallen ist. Ja, aber er heißt ja wirklich so. Ja, das ist so. That's the name my parents gave me. Ah. Das heißt der Henry. Ja, logisch. Ja. Henry, verstehst du uns eigentlich? Now. Now? Now? Jetzt? Hat er now gesagt? Ich glaube, er hat jetzt gesagt. Oh, wow. Okay, er versteht uns, glaube ich, ne? Okay. Aber er merkt solche Sachen, wenn man nicht ordentlich ins Mikrofon spricht. Das ist gut, ja. Weil das ist eher was Visuelles. Ist er, ja. Ja, das muss er ja nicht verstehen. Stimmt. Ja, Hab dich voll unterbrochen. Nee, du warst, glaube ich, am Erzählen, oder? Nee, du hast irgendwas erzählt und ich habe dann gewunken. Oder Henry hat dann gesagt, geh näher ans Mikro. Stimmt. Mm. Ah, Kitas. Kitas, ja. Ist ja eine gute Beschäftigung. Und außerdem hat ja jeder jetzt ein Recht auf den Platz. Vielleicht muss man deswegen auch Wohnen ja. voll machen. Und irgendwas müssen die Leute ja machen. Kita, ich meine, die haben ja alle Zeit, die Leute. Die Leute. Die Leute. Die Leute haben Zeit und dann können sie ja mal 12 Kinder aufnehmen, während sie Zeit haben. Heinz und Harald zu Daimler gehen. Ja. Stimmt. Ja. Und die haben immer diese coolen Wägen. Stimmt, die haben diese, wo echt 12 Kinder reinpassen. Das ist echt super. Und die passen auch in die U-Bahn rein, die Dinger. Und da sind wirklich, also teilweise schon 7 Kinder drin. Ich verstehe nicht, wie man so viele Kinder in einen Wagen reinbekommt und die sind ja auch wie so ein Kinosaal aufgebaut manchmal. Also die hinteren Kinder über die vorderen Kinder drüber schauen können, damit alle Fahrerlebnis haben. Das ist schon raffiniert so. Ja. Ja. Also sollte ich mal 7 Linge in meinem Leben zeugen, werde ich mir von so einer Kindergruppe schnarchendes Schweinchen den Wagen einfach klauen. Ja. Ja. Oder kaufst du selber einen? Was nee, ich glaube mir. 7 Kinder auf einmal. Das will, also so männlich wie du bist, ist es sehr. Bin ich froh, wenn ein halbes rauskommt. Ja! Halblinge! Oh, dünnes Eis. Oh ja. Sollen wir ja? über Vergewaltigung uns lustig machen, also? Nee, heute ist kein Rape-Job-Tag. Du hast Kopfweh. Die kommen immer auch aus dir raus. So. Was hast du noch? Nee, wir haben schon Bettina Wulff, die Frau des ehemaligen Bundespräsidenten. Die sind unser ja wieder zusammen. Bundespräsident. Die sind ja wieder zusammen. Wer ist eigentlich gerade unser Bundespräsident? Da muss ich. Ich habe keine Ahnung. Gestern überlegt, weil Gauck. Nee, das ist dieser Steinmeier. Steinmeier? Ja, den vergisst man halt. Aber der könnte auch Professorin für Hammerwurf in Sofia sein. Nee, ja. Er könnte auch. Nee, wie heißt der Außenminister? Ist Gabriel. Gabriel. Das ist ein und dieselbe Person. Nee, alles. Steinmeier ist ja mit dieser Brille und Gabriel ist der Dicke. Ja, sind beide dick. Also rund, was weiß ich, so 60 Jahre alte Männer rund. Gut, Gabriel ist wirklich fett geworden. Ja, und Steinmeier ist halt viel, also Gabriel hat dunkle Haare. Ja, Steinmeier weiße. Hat weiße mit dieser schwarzen, ja, okay. Hornbrille. Wer ist jetzt Außenminister, wer ist Bundes? Der mit der schwarzen Hornbrille, also Steinmeier. Steinmeier ist Präsident. Bundespräsident, ja. Ja, gut. Eigentlich unser oberster Mann, gell? Aber der ist so, irgendwie ist... Unser Bundespräsident, ja. Also im Herzen auf jeden Fall. Nach Gauck, mein Lieblingsbundespräsident war... Wird auch immer bleiben Roman Herzog. Roman Herzog? Ja. Einfach weil ich von dem gar nichts weiß mehr. Außer dass er immer so ein bisschen muffelig in die Kamera geredet hat. Ja, da war ich auch zu klein. Ich glaube, als ich dann das gecheckt habe, war der andere. Weizsäcker. Nee, der war davor. Nee, der war vorher sogar. Ja. Johannes Rau. Johannes Rau. War so ein netter Opa, oder? So. Netter Opa. Dann kam Wulff, oder? Nach Rau kam Wulff. Kam dann? Nee, da kommt Köhler dazwischen. Köhler war auch noch da. Oh, Köhler! Gott, der Köhler! Oh. Also Wahnsinn, wenn man alles an Bundespräsidenten, ja, verschlingt. Alle paar Jahre. Früher waren die noch irgendwie 30 Jahre Bundespräsident. Darf man, ja, das? Gibt's weiß das? Nicht, aber der, ich glaube hier, Weizsäcker, Theodor Heuss zum Beispiel, war auch, glaube ich, ich glaube, der war halt einfach die kompletten ersten 10 Dekaden der Bundesrepublik. Ja, und vorher auch schon. Vorher auch schon. Also der war ja Weimarer Republik, Kaiserreich, ja, in der Reihenfolge. Genau, dann kam kurz der Hindenburg, halt mit diesem Jungen, mit dem Bärtchen irgendwie ein bisschen verkackt. Und dann, ja, zapzarab, ja, war wieder Heuss da. Und, ja, dann kam auch schon Weizsäcker um die Ecke. Hallo. Ja. Ja. Und dann Bettina Wulff hat dann alles, es, ja, war ja mal ein großes Amt. Ja. Und dann kam Wulff. Bettina Wulff. Dann kam Bettina. Danke, Bettina. Danke, Bettina, mit ihrem Tribal auf dem Arm. Die hat nämlich ein Tribal. Hure. Also, ich meine das jetzt nicht technisch, sondern einfach, wie man Leute Arschloch nennt. Oder. Oh, wir müssen unsere Anwälte anrufen. Ja. Alles super. Ich finde, das ist ein super. Hast du denn gegen Bettina? Weiß nicht, ich habe gehört, dass sie eine Hure ist. Ja, nee. Das ist sie nicht. Ich glaube mal, man darf das sagen, aber in einem anderen Kontext. Also so. Also man darf sie nicht Prostituierte nennen. Genau. Aha, okay. Würde, ja, ich auch nie tun. Nee, würde ich. Also das andere ist ja eher so eine Beschimpfung einfach nur. Ja. Obwohl, ich habe mal gehört, Hure ist der korrekte Begriff und Nutte ist, darf, okay, man nicht sagen. Ich glaube, deswegen hat man Prostituierte. Das glaube ich. Nee, so. Aber also das in Hamburg, also Huren darf man sie nennen, aber Nutten nicht. Ja gut, was ihm, what happens in St. Pauli stays in St. Pauli. Ja, nee, aber es ist... Offiziell so, keine Ahnung. Ich habe eine sehr seriöse Quelle. Offiziell in St. Pauli. Ach so. Ja. Okay. Das ist ja eine ganz andere Welt da. Ah ja, klar. Das ist eine ganz andere Welt. Wir machen kurz einen Break. Das ist eine gute Idee. Peter hat sich heute seine Rape-Jokes aufgespart, um die Frau des ehemaligen Bundespräsidenten zu beschimpfen. Jo. Aber das wäre interessant, wenn jetzt der Verfassungsschutz kommt oder die Feldjäger oder die SS, stimmt, oder irgendjemand, dann wüssten wir, ob es irgendjemand hört. Stimmt, das war unser Test. Sind wir relevant? Die Klage folgt. Ja, wir machen mit einem Einspieler weiter. Unser altbekannter, beliebter Einspieler für unsere Liste, glaube ich, oder? Oh, das Listending machen wir schon, ja, wieder. Oh nee, warum, ja, denn das heute schon wieder? Das war heute deine Idee und jetzt hören wir unseren tollen Trailer. Einspieler, Abbinder. 3. Peter und Jean-Paul. Ja, unsere beliebte eigenständige Rubrik mit den, wie ich finde, die perfekte Anzahl von dreien. Ja. Du wolltest heute ein Thema vorgeben, obwohl du keine Lust auf die großen drei, die relevanten drei, wie unsere Rubrik heißt, hattest. Ja, Thema habe ich mir überlegt, ganz lustig und gibt es auch noch in keinem anderen Podcast. Lifehacks. Lifehacks. Lifehacks, ja. Das ist so ein französisches Ding. Wie man sein Leben einfacher gestalten kann, mit ganz einfachen Tricks, mit Sachen, die man eh zu Hause hat. So ja, genau. Definieren, ja. Ah, okay. Ja. Zu Hause. Ja, also ja. So ein Lifehack macht glaube ich, das Leben einfacher, wenn einfacher ich einfach nur besser. Irgendwie finden muss. Genau. Nicht nur einfacher, sondern auch besser. Da bin ich mir halt unsicher. Aber ich habe mir natürlich auch drei überlegt. Ja. Aber ich möchte dir den Vorzug lassen, weil das ist deine Rubrik. Ja. Also machen wir mal deine Nummer 3. Meine Nummer 3 ist, das passt zu Sachen, die in Körperöffnungen, die in Körperöffnungen kommen, die aus Körperöffnungen kommen. Nämlich, bevor man das Klo voll scheißt, ich bin jetzt extra, benutze ich schlimme Wörter. Okay. Ein Klopapier reinlegen, ein Blatt. Ah, beim Flachspüler, ja. Nee, immer. Also auch wenn du so, also kein Kacketeller, sondern halt ein, ja. Wenn es direkt aber ins Wasser fällt. Aber ich hatte in meiner alten Wohnung einen Flachspüler, da habe ich das tatsächlich Flachspüler auch ständig gemacht. Flachspüler ist Kacketeller, oder? Ja, genau. Hat man, glaube ich, auch schon mal. Also flach, genau, hat man schon mal. Ja. Flachspüler, Tiefspüler. Und beim bei so einem Flachspüler würde ich ist ein guter Tipp, ja. Habe ich mein Leben lang gemacht, ja. Ah, du hast es immer gemacht. Ich vergesse es jedes Mal und ärgere mich danach. Ah, ist hier ein Flachspüler, ja. Nein. Nee. Das kannst du auch so gut nehmen. Kann man so, aber dann rutscht er vielleicht runter oder so. Oder ja, ja, aber so trotzdem hast du nicht die Schlieren am Porzellan. Aber beim Flachspüler absolut zu das empfehlen, ist, ja. Weil du baust einfach ein Bett oder einen kleinen Bob oder einen Schlitten. Einen kleinen Schlitten. Damit für die Wurst. Für die Wurst, dein Wurstschlitten. Damit die schön vom Wasser einfach weggespült werden kann. Der gute Wurstschlitten. Ja. Sehr cooles Wort. Der papierne Wurstschlitten. Man kann natürlich auch, wenn man kreativ wird und man hat irgendwie auch gut abbaubares Papier da, kann man sich auch kreativere Wurstschlitten, also wenn man auch mit Origami zusammen kombiniert, kann man sich kunstvolle Wurstschlitten bauen. So eine kleine Karre oder ein Schiffchen, wo man wieder bei Captain Morton Hansen ja, so ein Ochsenkarren. So ein kleiner Ochsenkarren, so eine Fuhre-Mist kann man den. Also ein Gülletrecker. Ja, kann man seine Modellbauleidenschaft als kleinen Wurstschlitten bauen. Sehr cool. Ja, auch guter Lifehack. Danke, danke. Meiner kommt aus dem gleichen Thema eigentlich. Granatäpfel. Oh. Nee, das ist das gleiche Thema. Aber ich habe schon viele, ich habe sehr gerne Granatäpfel gegessen. Jetzt bald kommt ja auch wieder die Zeit, wo man Granatäpfel überall findet. Und die sind jetzt fürchterlich zu poolen. Also, weißt du, wenn du die schon aufschneidest, dann macht ja auch ein bisschen Spaß. Saft raus. Mich nervte die ja so ein bisschen. Und ich hatte auch in meiner alten Wohnung tatsächlich so Granatäpfel. Sprenkler, die ich auch nicht mehr von der Wand wegbekommen an der Wand. Weil ich halt mit dem Messer reingestochen habe, dann aufgerissen und dann über Granaten. Ja, gespannt auf den Lifehack. Ja, und jetzt kommt die Krux an der Sache. Ich habe schon viele Lifehacks dazu gelesen und sie sind alle scheiße. Ja. Ja. Und zwar soll man den Granatapfel einfach in einer Schüssel Wasser schälen und dann fallen die Kerne angeblich runter. Und dieses weiße Zeug vom Granatapfel schwimmt oben, funktioniert null. Die Kerne treiben mit dem Weißen nach oben und man fummelt eigentlich mehr und hat dann noch seine Hände nass und alle beim Wasserspritzer plus die Granatapfelspritzer funktioniert nicht. Und dann auch in der Mitte einfach durchschneiden und mit dem Löffel oben draufhauen, dann würden die Kerne von selbst runterkommen. Auch totaler Bullshit. Ein Granatapfel muss sich verdient werden, dafür gibt es keine Hacks. Und deswegen auch nur Platz 3. Mhm. Aber tatsächlich, ein Freund von mir arbeitet im Ernährungsmanagement, in so einem Großhändler für Granatäpfel unter anderem. Und der kennt sich aus. Und dieser Laden, wo dieser entfernte Bekannte von mir arbeitet, gibt es Granatapfelschälapparate. Die erkennen die dann weiß und Apfelkerne. Nee, das ist so ein Ding, sieht aus wie eine Zitronenpresse, mit so eine Schüssel mit so einem Sieb. Okay. Und dann schneidest du den halb durch und klopfst drauf und die ganzen grünen, roten Böbbelchen, die man will, fallen ja durch das Sieb. Wahnsinn. Es funktioniert, ich habe es live gesehen. Okay. Also ich besuche ab und zu, sehe ich den mal bei seiner Arbeit. Ja. Und Granatapfelschnitt. Ich glaube, das wäre auch der... 9,90 €. 9,90 € kostet der Automat. Dieses Gerät. Das ist nur ein Plastikding. Er kostet nur 9,90 €. Ja, wenn du wirklich viele Granatäpfel isst. Ja, nee, aber... Ich weiß, dein nächstes Geburtstagsgeschenk. Ich bin kein Fan davon, unnütze Küchengeräte zu kaufen, aber Granatäpfel sind so nervig, dass ich da jetzt aber auch sehr lecker bin. Ja, das ist eigentlich mit einfach ein Highlight. Ja, wie viele Granatäpfel isst du im Jahr? Ja, wenige, weil sie mich so nerven. Also, ich vielleicht einen. Ich komme auf 3 vielleicht. Ja? Oder ich esse alle 3 Jahre mal einen. Nee, ich kam früher auf mehr. Also wenn man die jetzt als Mittel nimmt, komme ich auf 3. Vielleicht habe ich letztes Jahr mal einen gegessen. Okay. Aber sie nerven halt so tierisch. Ja. Aber deswegen wäre dieses Schälgerät ja tatsächlich nur. Und ich finde auch, es gibt ja viel schwachsinnig abgepacktes Obst und Gemüse mittlerweile. Also geschälte Bananen, das kennt man ja auch alles, hat man auch schon als Thema. Aber ich finde, Granatapfelkerne wäre das Einzige, wo ich sagen würde, okay, lohnt sich auch wirklich tatsächlich mal geschält zu kaufen, weil du dir einfach die Nerven sparst. Ja, gut, aber na, das... Aber ich weiß halt, wie frisch die dann bleiben. Ja, wahrscheinlich kann man halt nur so einen halben Tag verkaufen, wie immer, geschnittenes Obst. Stimmt. Geht weg wie geschnitten Obst, sagt man ja. Ja, ist so. Nicht ohne Grund. Sagt man im Nutrition Management auch. Ja, genau, weil... Ja. Geht weg wie geschnitten Obst, weil es halt einfach schnell weggeben muss. Und deswegen geht genau. Sonst schmeißen wir es weg. Ja, kauft, genau. Sonst schmeißen wir es in Müll. Geht weg wie geschnitten Obst. Alte Redewendungen, gar nicht neu interpretiert. Jo. Gut. Sind wir jetzt bei Platz 2 oder willst du noch was zu Platz 2? Nee, war nur, aber ich bin froh, dass ich eine neue Sache ausprobieren kann. Ja, ich weiß schon, dein nächstes Geburtstagsgeschenk. Das ist schön, ja. Ist ja bald, glaube ich. Ist bald, ja. 11 Monaten und 3 Wochen? Ungefähr? Ja, ungefähr. Ja. Mein Platz 2 ist Rolltreppen runtergehen. Rolltreppen runtergehen. Ja, nicht fahren lassen, nicht stehen bleiben, sondern runtergehen. Währenddem du die Rolltreppe gehst, die Rolltreppe läuft. Ja, genau. Und du gehst sie einfach. Ja, genau. Dann bist du doppelt so schnell unten. Und es ist null anstrengend. Ja. Ich suche den Hack. Ja, das ist doch super. Weil alle Leute immer stehen bleiben auf Rolltreppen. Ja, aber dafür gibt es doch die Regel. Also ich will deinen Hack jetzt nicht schlecht machen. Naja. Rechts stehen, links gehen. Geht doch auf jeder Rolltreppe. Don't be so fucking German. Es sollen einfach alle runterlaufen, die nicht gehbehindert oder gebrechlich sind. So. Oder beides. Okay, ja, finde ich gut. Weil man bewegt sich trotzdem, ist schnell. Und die Zeit, die man bei Langoliers eingespart hat, weil man den geschaut hat, kann man sogar noch mehr einsparen mit deinem Rolltreppen. Ja, oder man hat Langoliers geguckt und dann muss man die 4 Stunden wieder reinholen. Genau, und dann das kann man dann über die Rolltreppe machen, wenn man das dann 10 Jahre macht. Ja. Wenn man oft rollt, wenn man in einer Stadt wohnt, wo es viele Rolltreppen gibt, Bahnen und so ein Kram, dann hat man die 4 Stunden schnell wieder drin. Das, wenn man noch konsequenter ist, dann ist auch im Fahrstuhl ein Stück hochhüpfen. Die nächste konsequente Handlung. Nee, das ist Quatsch. Nein! Hast du mal Einstein gelesen? Ja. Das Alte oder das Neue Testament? Das Gravitarische Testament. Ja, da war er noch cool. Da war er noch cool. Da war noch kein Mainstream. Ja. Ja, nee, wenn du den Fahrstuhl nimmst, halt einfach währenddessen hüpfen, dann machst du wenigstens ein bisschen Sport. Also ein bisschen schneller oder so. Ja, aber macht Sport, ja. Auch ein guter Lifehack. Macht Sport, Kinder. Genau, macht Sport. Einfach. Gesund. Also, ein bisschen wenigstens. Du nimmst schon nicht die Treppe, dann mach wenigstens ein paar Hampelmänner. Ich finde auch, das ist so eine Sportbetätigung, die man ab der Grundschule hinter sich lässt. Und wir sind super Hampelmänner machen. Wir müssen noch mal mehr Hampelmänner gemacht werden. Das sieht auch einfach blöd aus. Ja, nach dem Trend... Parcours und so weiter, Slacklining, vielleicht einfach mal Hampelmanning oder so. Ja, das macht man echt nicht mehr. Ja. Auch noch ein Lifehack, das ist Platz 0 dann. Platz 0 ist nochmal ab und zu ein Hampelmann. Ja. Weil früher hat man das, glaube ich, also jetzt, wenn man so 70er Jahre Aufnahmen von Fußballtraining oder so, die haben Hampelmänner gemacht. Heute macht es keiner mehr mit seinem. Vielleicht ist er politisch nicht mehr korrekt, der Hampelmann. Ja. Ja. Wer weiß es schon. Gibt es irgendein Volk, das Hampelmänner, die sind beleidigt? Nee, oder weißt du, vielleicht ist eine Behinderung oder so. Ja, weiß ich man nicht. Darf nicht mehr das Wort vielleicht, Hampelmann benutzen. Vielleicht hat man früher zu Epileptikern Hampelmänner gesagt und deswegen darf man jetzt immer den Hampelmann machen. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben sich mal Hampelmänner beschwert. Die Gewerkschaft der Hampelmänner stand ja, da. Ja, oder halt so. Wenn mal, sie machen nochmal den Hampelmann. So eine wie die Eskimos. Ja. Also ich frage mich, welcher Eskimo sich beschwert hat, wenn die Deutschen Eskimo gesagt haben. Stimmt. Hey, die sagen da immer Eskimo über uns. Hallo hier, Eskimo. Hier ist die Eskimo-Gewerkschaft Nordkanada. Wir heißen jetzt übrigens Inuit 13. Ja. Bitte benutzt Eskimo nicht mehr. Ja. Noch ein Tipp, den ihr einfach mitnehmen könnt. Lauter Tipps, obwohl ja. Es eigentlich, ihr lauft Rolltreppen runter und steht da nicht rum. Mann, ihr seid doch jung und gesund. Und macht den Hampelmann im Fahrstuhl. Genau. Als Tipp 0 noch dazu. Ja. Wunderbar. Macht allgemein mehr Hampelmänner, weil es macht keiner mehr. Mein Platz 2 bist du jetzt. 2 ja. Ist tatsächlich von mir schon mal ausprobiert worden, obwohl ich kann, aber das ist tatsächlich ein sehr guter Trick ist, wenn man Eiweiß und Eigelb trennen möchte, dann kann man entweder so in der Schale hin und her machen, wenn man kann, aber es gibt ja auch Leute, die können einfach nicht. Und dann gibt es tatsächlich den Trick, man nimmt eine leere PET- oder Plastikflasche und schlägt dieses Ei einfach auf den Teller. Und wenn du die Flasche mit Unterdruck dran setzt, kannst du dieses Eigelb einsaugen und in eine Tasse drücken. Und in der anderen Schüssel hast du dann Eiweiß. Das ist ja genial. Ja. Aber es funktioniert tatsächlich. Okay. Also wie oft machst du das? Also ich mache nie, weil ich kann. Wie oft? Achso, allgemein, wie oft trennst du Eigelb von Eiweiß? Aber wenn ich nur Hollandaise mache. Ah, okay. Also so zur Spargelsaison vielleicht. 5-mal. Aber ich mache das dann direkt, aber... Okay, ich mache das... Also so dieser Klassiker. Ja, ich mache das genauso oft, wie ich Hampelmänner mache. Also nie? Nie, ja. Ich habe, glaube ich, noch nie... Ja, du backst auch nie, oder? Nee, ich backe nicht, weil ich keinen Ofen habe. Ja, keinen guten. Ich mag kein Backen, aber ja. Wie gesagt, ich mache ab und zu eine Hollandaise und dann habe ich mal diesen Trick gesehen und der funktioniert tatsächlich sehr gut. Ja, okay. Also wenn man Eigelb von einem Eiweiß trennen will... Und diese Eierschalen-Sache einen mal total fuchsteufelswild macht, dieses Hin- und Her-Gekippel, dann kann man eine PET-Flasche benutzen. Gut. Funktioniert gut. Guter Tipp. Guter ja. Tipp. Das war der Platz 2 für die Backfans. Für die Backfans. Für unsere vielen Backhörer. Ja. Backende Hörer. Hört euch auch nochmal unseren Back-Podcast an. Peter und Rainer backen Muffins und anderes Gebäck. Auch im Premium-Abo vor 1,95. Immer noch billiger als ein Sky-Abo für Bundesliga. Ganz genau. Wir sind schon bei Platz 1. Wollte ich da gar nicht jetzt so unterbrechen? Willst du nee, aber noch was sagen? Mehr gibt es also. Ich habe ihn einmal ausprobiert, der funktioniert. Ja. Das ist gut. Mein Platz 1 klingt unspektakulär, ist aber der absolute Hammer. Ich lege euch das ernsthaft ans Herz, das zu machen. Das kann man jetzt nicht so gut rüberbringen, audiomäßig. Okay. Aber es ist total geil. Aber schreibt mal einfach. Eure Kontakte in eurem Telefon, die Nummern, die ihr eingespeichert habt, die heißen wahrscheinlich immer Hans Schmidt, Jean-Paul Prüm, ja, das ist ein schlechtes Beispiel. Egal, nehmt statt den Nachnamen den zweiten Namen. Nennt die Leute, gibt den Leuten ihre zweiten Vornamen beim Handy einspeichern. Schreibt die mit rein. Es ist unglaublich witzig und befriedigend, wenn dich einer anruft. Es ist und schwer rüberzubringen, aber glaubt mir. Dann steht immer der zweite Name. Genau, dann steht statt dein bester Freund Heinrich Müller. Heinrich Müller? Heinrich Adolf Müller. Das ist schwer rüberzubringen, weil ich kenne eure Freunde nicht. Und ich will jetzt auch keine Namen nennen. Man freut sich dann. Das ist absoluter Hammer. Wenn du das ich hab immer kompromittierende Anruferbilder, habe ich mal angefangen. Das dämlichste Foto der Person, das ich habe, nehme ich immer als Anruferbild. Da freue ich mich auch jedes Mal. Und die Leute sind, glaube ich, auch irritiert, weil ich immer so fröhlich rangehe. Aber das, weil ich sie einfach in der schlechtesten Lebenssituation, also in ihr Worst-Bild, ähnlich, dann freue ich mich immer, ruft an. Und du siehst halt irgendwie ein dämliches Foto. Ja, das ist genau das. Ja, und du das gehst fröhlich ran. Und die Leute, also das ist auch das ist ein Service gegenüber dem Bekanntenkreis. Weil man ist ja immer fröhlich. Meistens ist wir als Deutsche sind ja immer relativ schlecht gelaunt tagsüber. Genau. Bis wir besoffen sind, sind wir schlecht drauf. Genau. Eigentlich, wir Deutschen. Und so wir machen uns auch viele Ängste und so. Ja, ja. Und so ist alles besser. Also ihr habt viel fröhlichere, ihr seid dann viel fröhlicher, wenn ihr ans Telefon geht. Ja. Und das tut dem Gegenüber dann auch gut. Sein Tag wird besser und das ist dann so eine Kettenreaktion. Finde also, ich einen guten Hack. So wie der Butterfly-Effekt mit, was wir vorhin hatten. Wer hat den nochmal ausgelöst? Klaus Meine von Scorpions. Ah ja, genau. Der Wind of Change. Ähnlich. Der Wind of Change kann von zweiten Vornamen kommen. Finde ich gut, ist auch viel besser, als wenn man den Leuten Spitznamen in seinem Telefon gibt. Ja, ja. Habe ich früher gehabt, als zu Nokia-Zeiten, weißt du? Ja. Da hatte ich keinen mit normalen Namen im Telefonbuch. Aber wenn ich die gesucht habe, weil man für manche Leute auch mehrere Spitznamen hat, habe ich mich immer ewig kaputt gesucht in meinem blöden Telefonbuch, bis ich die Person dann gefunden habe, bis ich dann wirklich ganz spießig angefangen habe. Und dann diese Tastentöne. Genau. Und dann habe ich mich ewig gesucht und dann habe ich halt den Weg gefunden, weil ich doch noch was Lustiges in meinem Alltag brauche, diese Fotos zuzuweisen, weil das heutzutage geht. Zweiten Namen finde ich aber auch schön, weil der klingt auch immer so ein bisschen fremd. Also, ja, genau, weil die so, man kennt von vielen, man kennt vielleicht den zweiten Namen von vielen Freunden und Bekannten, aber man benutzt die wirklich nicht. Ja, wenn man lange drüber nachdenkt. Aber wenn man den dann immer präsent hat, also in WhatsApp steht das ja dann auch mit dem zweiten Namen. Und das ist super witzig. Es gibt auch immer eine ganz andere Ebene. Ja, genau. Schreibt. Ja. Oder man gibt den Fake zweite Namen. Auch witzig. Christina Maria Wulff. Bettina. Bettina Christina Maria Wulff. Ja, genau. Ja. Ja. Du erfindest einfach zweite Namen, ist auch immer gut. Auch gut, ja. Aber man muss sie wieder finden. Also den ersten, genau. der ist ja richtig. Ja, genau. Sonst ist ja Quatsch, sonst findest du ja nicht mehr. Ja, schön. Ja. Finde ich einen guten, vor allem, weil ich mir den selber ausgedacht habe, bin ich sehr stolz auf mich. Alle anderen habe ich geklaut. Und finde ich auch gut, einfach den Alltag ein bisschen lustiger zu gestalten, nicht einfach noch praktischer. Genau. Weil ihr habt ja 4 Stunden heute schon gespart, dadurch, dass ihr Lengolias nie geguckt habt. Genau, und Rolltreppen runtergelaufen seid, wie die Verrückten. Genau. Und ihr seid sportlich und jung, weil ihr den Hampelmann im Fahrstuhl macht. Mein letzter Lifehack ist tatsächlich auch gar nichts Lustiges, aber tatsächlich ganz praktisch, weil ich hasse Bügeln und ich will Hemden auch nicht bügeln. Ah, den kenne ich. Einfach das Hemd mit dem Bart nehmen. Also auch wenn du auf Reise bist und du kannst ein Hemd ohne Knittern nicht transportieren, egal welches Behältnis du hast. Aber du brauchst am nächsten Tag ein knitterfreies Hemd. Einfach beim Duschen mit in Bart nehmen, einfach irgendwo hinhängen oder einfach mal die heiße Dusche ein bisschen laufen lassen. Man ist ja dann meistens in einem Hotel oder so. Ja, es gibt ja genug Heißwasser auf der Welt. Genau. Heißes Wasser ist kein Problem. Kaltes ist schwierig. Genau. Kaltes ist schwer, weil da läuft ja Trinkwasser durch. Bei heißem wird ja auf Salzwasser umgeschaltet. Deswegen ist dann alles okay. Ja, das heiße Wasser kann man ja auch nicht trinken, weil es viel zu warm ist. Ja. Und dann halt so Bügelleichthemden, weil die sind ja tatsächlich auch viel, viel knitterfreier. Ein paar gute so Yogi Löw Hemden, die Yogi Löw immer trägt. Die sind gut, ja. Und tatsächlich hast du mir den Lifehack mal gegeben. Habe ich schon mal, ja. Und dann habe ich es mal gemacht. Und du warst überrascht. Nee, es war klatschnass, mein Hemd danach. Achso, nee, du darfst dann in der Dusche anziehen. Du musst halt irgendwo im Bügel. Ach so. Ja. Ja, das hättest du besser erklären sollen. Gut, dass wir das jetzt aufgeklärt haben für euch alle da draußen. Also in den Dampf hängen, nicht ins Wasser hängen. Ja, ich habe es in Dampf gehängt, aber es war sehr dampfig und eine Viertelstunde, eine halbe Stunde und dann man darf ich nicht übertreiben, mich gereinigt, sehr gründlich. Ich hab dieses Problem mal auch tatsächlich gehabt, da hatte ich auch dann Probleme im Hotelzimmer, weil ich tatsächlich mein Hemd aus der Tasche rausgezogen habe und dachte, oh, muss morgen anziehen, das war ganz schön zerknittert, machst du mal einen heißen Dampf. Hab diesen Dampf aufgedreht, also ganz heiß, in diesem kleinen Hotelbad gemacht, Hemd aufgehangen und dann hat mein Telefon geklingelt. Dann bin ich rangegangen, habe eine halbe Stunde telefoniert und diesen Raum vergessen. Und da ist tatsächlich in diesem Hotelzimmer eine halbe Stunde lang dieses heiße Wasser. Als ich die Tür wieder aufgemacht habe, kam mir halt einfach so eine, wie der Nebel entgegen. Stephen King. Genau, aber man konnte wirklich zuschauen, wie dieser heiße Dampf durch dieses ganze Hotelzimmer Richtung Fenster gekommen ist. Und dieses Hemd war tatsächlich auch relativ nass, ja. Ja, genau, so war es bei mir auch. Ja. Nee, es geht nicht darum, das Hemd komplett feucht zu machen, sondern einfach aber meins war dann, glaube ich, auch nicht richtig knitterfrei danach, leider. Aber es war, glaube ich, auch ein 10K-Hemd. Ja, brauchst so ein, wir dürfen den Namen sagen, Olymp-Bügelleichter. Ja, ja, Olymp. Ja. Ja, habe ich auch ein paar. Aber die, finde ich, kann man auch so tragen, ohne Bügeln. Muss halt ja, als mit ja. Streifen oder aber also sein, kein weißes. Hast du, ja oder halt, du hast ja halt auf einer vierstündigen Reise gehabt, dann sehen sie halt scheiße aus. Aber ja. Dann kurz um. Ja, auch im Koffer habe ich die schon ganz gut durch die Welt ja. gekriegt. Man muss sie halt gut falten können. Ja, ich bin gegen Falten, weil die machen alt. Ja, aber gut, oder? Nee, nicht schlecht. Wollen wir mit dem Knaller enden für heute? Wenn Sie noch mehr von davon hören wollen, schalten Sie das Schaumbad Humor ein. 6,95 im Quartal im Plus-Paket von das Schaumbad. Immer noch billiger als ein Bundesliga-Abo bei Sky. Kommt 30 minütlich raus. Alle 30 Minuten Schenkelklopfer. Alle 30 Minuten kommt eine Viertelstunde Schenkelklopfer. Schenkelklopfer. Dann muss man sich auch eine Viertelstunde ausruhen, weil sonst lacht man sich tot. Kann man sich eigentlich wirklich tot lachen? Sterben am Lachen? Ja. Weiß ich nicht, glaub nicht. Wäre eine interessante Frage. Es gibt bestimmt ein, zwei Menschen auf der Welt, die das geschafft haben. Ja, wenn man so tot gekitzelt wird vielleicht. Ja, ja, dass man dann erstickt. Ja, also nicht vom Lachen, aber vom, ich krieg zu wenig Luft durch Lachen. Ja, genau, ja. Ist ja vom Lachen dann. Ja, ja, aber was ist der wirkliche Grund? Also biologisch ist es ja eigentlich nur Sauerstoffarmut. Ja, okay. Durch zu wenig Atmen, wegen Lachen. Okay, dann kann man auch sagen, ich bin nicht gestorben, weil ich erschossen wurde, sondern weil ein Bleiobjekt mein Herz zerstört hat. Ja, so würde ich einen Tod durch Erschießen bezeichnen. Bleiobjekt hat Herz zerstört. Ja, ein bisschen emotional. Ja, so ist es. Cool. Du, wollen wir noch einen Abbinder für diese coole Rubrik machen? Ja. Oder hast du wie willst du den denn jetzt anmoderieren? Bin ich jetzt mal gespannt. Ich lehne mich zurück und lass von dir anmoderieren den letzten Abbinder. Nee, wir haben ja jetzt die drei gemacht. Das ist ja ganz einfach. Wir müssen die noch abbinden. Ach so, ja, und dann... Ja. Okay. Ja. jetzt. Sorry. Das schneiden wir nicht, aber wir haben noch was im Köcher. Aber jetzt machen wir erstmal hier Ende der großen drei unserer Rubrik, die wir uns selbst ausgedacht haben. Und zwar freuen wir uns. Oh, wer sind denn die fremden Stimmen? In den Trailer, Oh Gott. Was war das denn? Komisch. Was war das? Wer quatscht uns denn da rein? Hat da jemand das falsche Tab benutzt? Oh Gott. Die großen drei, definiert von Peter und Jean-Paul. Da hat uns einer voll in den Podcast reingequatscht. Wahnsinn. Ja. Die Frage, wie ich jetzt unsere letzten, also das ist ja kein Abbinder, das ist einfach nur eine schöne Ausmarschmelodie. Und kann man einfach, auch weil er jetzt wieder zurückkommt und sich einen neuen Look, ähnlich wie Kai Diekmann, als er mal für eine Zeit lang nach Kalifornien gegangen ist, um die Bildzeitung neu zu erfinden und dann zurückkam mit einer Hornbrille und einem Dreitagebart. So sieht er jetzt auch unser ehemaliger Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg aus. Der hat sich jetzt auch einen neuen hippen Look gegeben, hoffentlich nicht wieder in die Politik einzusteigen. Wobei ich tatsächlich befürchte, wir werden in 4 Jahren, das ist eine große, große Vorhersage, aber in 4 Jahren werden wir über einen Kanzlerkandidaten Guttenberg reden müssen, leider. Nee, das glaube ich nicht. Dann machen wir ein neues Fass auf, aber die machen keine CSU-Leute mehr als Kanzlerkandidaten. Außer ein Karl Theodor zu Guttenberg, der geläutert im Kai Diekmann-Style wieder aus. Nee. Ich sag Ihnen, dass ich mir wünsche. Ich habe da Angst vor, aber es wird passieren. Ja, Folge 9 kommt ja in 4 Jahren dann. Genau, ja. Und dann können wir gucken, ob. Genau. Ja. Oder Folge 9, 10. Ja. Vielleicht haben wir ja 10 Folgen. Stimmt. Jetzt müssen wir erstmal die nächste Wahl rumbringen. Machen wir auch so einen coolen Aufruf noch. Bevor wir uns verabschieden. Hey, macht, was ihr wollt. Macht, was ihr wollt. Aber vielleicht so ein paar Parteien sind halt echt ein bisschen... Also eine Partei ist so richtig doof. Also wählt nicht die CDU, die SPD, die Grünen. Genau. Alle, die von staatlicher Seite gelenkt werden, wählt Bernd Höcke. Nein. Genau, also wählt niemand, der GEZ befürwortet. Genau. Das würde ich sagen. Nein, oh Gott. Sind wir jetzt hier ernst oder reden wir doch Quatsch? Ich weiß nicht, wir reden Quatsch, aber keiner unserer Hörer wird so doof sein und die AfD wählen. Nee, die dürfen wir jetzt gar nicht hören. Genau. Wir haben nämlich einen AfD-Blogger auf unserem Podcast. Genau. Super. Jedenfalls wurde Karl Theodor zu Gutenberg damals so schön verabschiedet. Er hat sich nämlich den größten Rockhit von AC/DC, also wirklich den Hit von AC/DC, Smoke on the Water von AC/DC, der echt deep unter die Purple geht, richtig, richtig reingefetzt. Echt deep unter das Lieder. Deep unter das Lieder. Ganz deep also Lieder rein. Und mein ganz Lieder deep, ganz violett, tief. Pur. Ein geiler Song, den wir jetzt zum Rauskicken hören. Nach unserem total gut vorbereiteten Wahlaufruf, den ihr eh nach der Bundestagswahl hört, gehen wir langsam aus der Sendung mit dem größten Rockhit von Guns N' Roses. Yeah! Paradise City. Danke fürs Zuhören! Down to the Paradise City. Highway to hell. Hat ihm gefallen, das hat man gesehen. Uns auch. Bis dann. Gesagt.